Bernies Reisen über die menschliche Identität im Internet. Feature von Michael Esser und Hartwig Tegeler. Hello, boys and girls. When you hear this sound, that means turn the page. And now we begin our exciting adventure of... Willkommen, wie ist dein Name? Bernie. Tippe deinen Namen in die blinkende Zeile ein. Bernie. Hast du eine Identifikationsnummer? 2001. Hallo, Bernie. Willkommen im Digital Classroom. Ich bin dein Datenagent. Ich bringe dich hin, wohin du willst. Ich erkläre dir, was du wissen möchtest. Tippe deine Fragen und Wünsche in die blinkende Zeile. Wenn du fertig bist, drücke Return. Bist du ein Mensch oder eine Maschine? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Wieso nicht? Ich weiß es nicht. Wo finde ich Informationen über Datenagenten? www.nirvanet.fr/bienvenue/cybergate und agents.www.media.mit.edu/groups/agents und... Danke. Ich habe noch mehr Quellen. Danke, reicht. Welche Kurse kann ich belegen? Ein Kurs über die Herstellung digitaler Grafiken, ein Kurs über digitale Bildbearbeitung, ein Kurs über Aktien- und Wertpapierhandel, ein Kurs über alternative Energiesysteme mit Schwerpunkt Photovoltaik, ein Kurs über Java-Programmierung für Einsteiger. Das ist alles? Ja. Digitale Musikproduktion würde mich interessieren. Dieser Kurs ist für Stage-3-User. Du bist als Neuling hier. Die angebotenen Kurse sind so gestaltet, dass du gleichzeitig lernst, das Netz zu benutzen. Dabei erwirbst du alle notwendigen Kenntnisse und sammelst Punkte für die nächste Stage. Wenn du... Schon gut, danke. Muss ich drüber nachdenken. Was hast du noch über Datenagenten? Einen Audio-Infospot. Audio-Infospot? Cool. Mit wem? Florian Rötzer. Rötzer. Chefredakteur von Telepolis, ein Webmagazin, eine Zeitschrift im Internet. Da stehen solche Sachen drin? Ja, unter anderem. Irre. Okay, will ich hören. Klicke bitte auf Play. Ein Datenagent ist ein Softwareprogramm, das gewisse Strukturen besitzt, sodass es beispielsweise nach bestimmten Informationen im Netz suchen kann und diese Informationen wieder zurückbringen kann. Dieser Agent ist programmierbar, sodass man, wenn man nach einem bestimmten Buch sucht und nach bestimmten Preisen für ein Buch sucht, den losschicken kann und der bringt einem dann die besten Angebote zurück. Ich denke, ein ganz generelles Problem ist, dass viele Menschen erstmal lernen müssen, ganz... Wer ist denn das? Andy Müller-Magun vom Chaos Computer Club. Okay, weiter. Ich denke, ein ganz generelles Problem ist, dass viele Menschen erstmal lernen müssen, ganz genaue Fragen zu stellen und die auch dann technisch sozusagen so auszudrücken, dass die Agenten, die Suchmaschinen und so fort das verstehen. Datenagenten hätten den Vorteil, dass man nicht mehr diese Suchmaschinen benutzen muss, sondern dass man eine autonome, persönlich zugeschnittene Suchmaschine besitzt, die aus dem eigenen Verhalten lernt, also welche Entscheidungen man trifft, welche Angebote angekommen sind, welche man auswählt und die sozusagen da einen Lernprozess durchläuft und möglicherweise dann die eingeholten Informationen etwas zutreffender sind als die der Suchmaschine. Im Moment sind das noch ganz harmlose, primitive Dinger, die eigentlich auch nichts anderes machen als Suchmaschinen bedienen und bestimmte Sachen durchforsten. Yo. Yo, hier auch. Bob? Yo. Wo bist du? Kasachstan. Oh Mann. Weißt du was? Ich habe gerade 85.000 Mark verdient. Nee. Yo. Wie? Cyber Diary, mein Tagebuch von meiner Reise, wo ich jetzt bin. Liest du's? Manchmal. Also nein. Doch. Brauchst nicht zu lügen, nicht meinetwegen. Ist schon okay. Jemand hat's gekauft, fand er gut. www.cyberdiary.com. Kannst dir mal angucken. Cyber Diary. Deine Identität am Computer ist die Summe deiner aufgeteilten Präsenz. Dax Diary, 22. August. Ich spalte mich auf. Das gelingt mir immer besser. Ich kann mich selbst als zwei, drei oder mehr jemanden betrachten. Beim Wechsel von einem Fenster zum anderen aktiviere ich jeweils einen anderen Teil meiner Persönlichkeit. Während ich in einem Fenster in eine Art Streitgespräch verwickelt bin, versuche ich mich im Matt eines anderen Fensters an ein Mädchen ranzumachen, während vielleicht in wieder einem anderen Fenster ein Tabellenkalkulationsprogramm oder irgendeine andere technische Sache abläuft. Und dann erhalte ich eine Echtzeitmeldung und ich vermute, dass es Real Life ist. Es ist schlicht ein weiteres Fenster. Duck. Cyber Diary. Die Welt ist groß, besonders oben. Space Pop Report. 22. August. Weit und außenrum. Kasachstan, 45 Grad, 5 Minuten Ost, 63 Grad, 4 Minuten Ost. Sehr heiß, kräftiger Nordwind. Endloser Himmel. Bin jetzt eine Woche hier. Eine historische Stätte. Hier startete der allererste Satellit in der Geschichte der Menschheit. Das Gelände ist riesig. 6700 Quadratkilometer in der Mitte von nirgendwo. Kasachische Steppe. Ein gigantisches Gelände. Ich fahre den ganzen Tag mit einem Jeep herum. Gibt's hier billig zu mieten. Sind allerdings ziemliche Schrottdinger. Man kommt immer wieder an großen Hallen vorbei. In manchen leben und arbeiten Leute, andere sind leer und verfallen. Vorhin war ich in einer Halle, wo sie einen kleinen Space-Helikopter bauen. Richtig wie früher in einer Autowerkstatt. Lauter Freaks, viele Japaner dabei. Die Hallen, dafür zahlen sie nichts. Niemand kümmert sich um das Gebiet, obwohl von hier immer noch Raketen starten. Ganz alte Interkontinentalraketen. Sie rotten irgendwo vor sich hin, aber manchmal kommt jemand, der einen Satelliten launchen will, und dann holen diese Typen das alte Gerät aus den Bunkern und Schuppen und knallen eine funktionstüchtige SS-18 zusammen. Damit ballern sie den Satelliten in die Umlaufbahn. Klar, dass sie mega billig sind. Sie haben kleine alte Propellermaschinen von der Armee. Damit fliegen sie zum Einkaufen. 400 Kilometer weiter. Da ist der erste Store. Ich will mir die alte Abschussrampe für die Sojus TM ansehen. Von dort ist der erste Mensch in den Weltraum geflogen. Das ist echt Geschichte. Am Ende des 20. Jahrhunderts existiert auf der Erde eine gewaltige Unterhaltungsindustrie. Sie befindet sich in einer Sackgasse. Musik, Geschichten, Stories, Produkte, Label, alles wird remixed, gesammelt, wieder remixed. Die Produzenten suchen nach neuen Stoffen. Komponisten, Autoren, Schriftsteller, Designer, Produktmanager geben ihr Bestes. Nichts scheint zu helfen. Neben den alten Medien, Print, Radio und Fernsehen, begann in der Mitte der 90er Jahre ein neues Medium Aufmerksamkeit zu erregen. Es war eher ein Zufall, eine Überraschung. 1992 entwickelte der britische Wissenschaftler Tim Berners-Lee am Europäischen Forschungsinstitut für Quantenphysik in Genf die Technik für das World Wide Web, einem Dienst auf dem Internet. Das Internet selbst ist gut 20 Jahre älter, spielte aber im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit keine Rolle. Es war ein kompliziertes, komplexes, weltumspannendes Computernetz, das von Wissenschaftlern, Militärs, Informatikern und Computerfreaks genutzt wurde. Popkulturelle Bedeutung erlangte es erst, als 1994 die ersten Programme für Personal Computer auf den Markt kamen, mit denen man sich ohne umfangreiches Computerwissen durch das Datenmeer des World Wide Web klicken konnte. Der Websurfer war geboren. Der Mensch vor dem Monitor, der sich durch den größten Wissens- und Datenbestand, der den Individuen jemals zur Verfügung stand, zu bewegen begann. Die Entwicklung von Tim Berners-Lee begann bald, die Vorherrschaft der alten Medien in Frage zu stellen. Die Sender-Empfänger-Strukturen gerieten durcheinander. Wo bisher ein einzelner Sender mehrere Millionen Empfänger mit der gleichen Information oder Unterhaltung bediente, kann jetzt jeder ein Sender sein und ein Empfänger. Die Informationen müssen nicht mehr zeitgebunden konsumiert werden. Sie liegen bereit und können jederzeit abgerufen werden. Gleichgültig, ob es sich dabei um Text, Bild, Ton, Film oder Computerprogramme handelt. Information on Demand. Informationen auf Abruf. Wo bist denn? Strandkorb, surfe. Was? Ich sitze im Strandkorb und surfe. Börsenscheiß, versteht doch kein Schwein. Hast du einen Laptop mit Sonnenpaddel? Gelesen? Jo, angefangen. Wenn du auch willst, einfach anmelden. Halbe Stunde später hast du deine Identifikation und ein Passwort und schon kann's losgehen. Ich hab nichts zu erzählen. Ich häng hier rum, das ist alles. Denke, du bist auf Sylt, passt auf die große Villa in Kampen auf und kriegst dafür Geld. Vielleicht will ja jemand wissen, wie das ist. Ein Japaner oder Türke oder so. Irgendeiner liest es schon. Wenn's gut ist, liest es immer mehr. Und dann kommt vielleicht jemand und kauft's. Ich hab auch nicht dran gedacht, dass es passiert, aber es ist passiert. Ich bin umzingelt, Mann. 18 Monate immer nur hier und vielleicht mal Freigang aufs Festland. Vielleicht. Das hast du ja nun selbst zuzuschreiben. Fang jetzt nicht davon an. Ich hab's dir 100-mal gesagt. Fang jetzt nicht davon an. Dann heul mich nicht voll. Robert D. legt zum Chat an. Mr. D. will chatten. Meld dich mal wieder, hier ist echt nichts los. Klar. Tschüss. Hallo, Robert. Habe den Zugangscode für den Digital Classroom bekommen und mich angemeldet. Kann schon E-Mail schreiben, gute Sache. Und chatten natürlich auch. Was hast du dir ausgesucht? Den Kurs über Aktien- und Wertpapierhandel. Sei fleißig. Ja, bin ich. Mach ich schon. Was soll ich auch sonst machen? Bin gefangen. Die Gruppe der Erfinder des World Wide Web um Tim Berners-Lee beobachtete in den Jahren nach der Veröffentlichung ihres neuen Internetdienstes staunend die stürmische Entwicklung, die sich im Netz vollzog. Manche fürchten bis heute, die rasant einsetzende Kommerzialisierung gefährde die Idee des Free Flow of Information. Der freie Fluss der Informationen ist die oberste Maxime des Internet. Jeder Angriff darauf, jede kleinste Einschränkung, wird von den Netizens wütend bekämpft. Netizens sind die Net-Citizens, die Netzbürger. Die meisten von ihnen waren lange vor dem Boom des Internet dort. Sie sind nicht bereit, ihre Freiheit, die sie mehr als 20 Jahre ungestört genossen haben, dem Eindringen der Pop- und Kommerzkultur zu opfern. Das Netz wächst seit Mitte der 90er Jahre mit großer Geschwindigkeit. Es schafft nicht nur eine neue Kultur, es schafft eine neue Welt, einen digitalen Kontinent, in dem Menschen eine zweite elektronische Existenz beginnen. Innerhalb weniger Jahre wurden in das World Wide Web fast alle anderen Internetdienste integriert. E-Mail, Chat, Datenübertragung, Telefonieren, Videokonferenz. Sie bilden die Grundlage für den Marktplatz Internet, auf dem elektronische Shoppingcenter, Unterhaltungszonen, Geschäftsbereiche und neues Geld entstehen. E-Cash, elektronisches Bargeld. Die Entwicklung der digitalen Währung kam überraschend. Die kleine niederländische Firma DigiCash stellte sie 1994 erstmals vor. Die Querdenker im Netz sahen darin die Chance für ein neues, revolutionäres Finanzsystem. E-Cash könnte sich als parallele Währung zu den Geldmengen im Meat Space, dem von Menschen aus Fleisch und Blut bewohnten Raum, durchsetzen. Sollte die Internet-Community, so die Hoffnung, sich schnell einigen, das neue Geld als gültige Währung im Datenraum zu akzeptieren und es für den Austausch von Waren zu benutzen, würde dieser Geldfluss komplett an den Banken und Finanzbehörden vorbeilaufen. Doch Geld ist ein komplexes, sensibles Medium. Die Mark Twain Bank in St. Louis, USA, schloss 1995 mit DigiCash den ersten Vertrag zum Tausch von E-Cash gegen Dollar. Die Cyberdollars waren damit in den globalen, kontrollierten Kreislauf des Geldes gelangt. Im Mai 1996 startete dann die Deutsche Bank als erstes Geldinstitut Europas ihre Feldversuche mit E-Cash. Gibt es eine Liste der Shops, wo man mit E-Cash bezahlen kann? www.digicash.com. Hallo, willkommen und guten Tag bei uns. Wir haben 5000 Monty Python Gags im Angebot, sehr preiswert, auch als Postkarte. All right, just when you thought you could escape the realities of the real world, here I am, the first beggar of cyberspace. We only accept e-cash. What? You don't have e-cash, go to the e-cash homepage to download the software. Langsam, kannst du das übersetzen? Selbstverständlich. Deutsch? Deutsch, ja. Also gut, wenn du dachtest, du kannst der Realität der wirklichen Welt entkommen, hier bin ich. Der erste Bettler des Cyberspace. Wir nehmen nur E-Cash. Was? Du hast kein E-Cash? Geh zur E-Cash-Homepage. Leck mich doch. Hi, Bob. Ab jetzt per E-Mail. Ich telefoniere mich sonst arm. Ich verdiene hier nix. Fast nix, jedenfalls. Außerdem soll ich so viel wie möglich übers Netz machen. Das übt und hilft bei meiner Ausbildung. In der Villa hier steht überall teurer Kunstkram, dass ich fast nur im Gärtnerhäuschen bin. Da ist es IKEA-mäßig. Im Haus traue ich mich nicht, was zu benutzen. Außer den Pool. Er ist im Keller. Was sag ich? Der Keller ist der Pool. 20 Meter lang, 6 Meter breit. Darf ihn eigentlich nicht benutzen, mache ich aber trotzdem. Hatte Probleme mit der Temperaturregelung. Die ganze Haustechnik läuft über einen Computer. Intelligentes Haus. Hab mich da ein bisschen reingefummelt. Und das Wasser hochgeheizt. Hab's aber nicht richtig geschnallt. War anfangs 39 Grad. Hatte für einen Tag die wahrscheinlich größte Badewanne der Welt. Jetzt weiß ich, wie es geht. Bis später, Bernie. PS, will mir E-Cash besorgen. Hab da eine Idee. Sichern und abschicken. Cyber Diary. Real Audio File 1. Die Welt ist groß, besonders oben. Space Bob Report. 24. August. Baikonur Kosmodrom. Kasachstan, 45 Grad, 5 Minuten Nord, 63 Grad, 4 Minuten Ost. Sehr heiß, kräftiger Nordwind. Endloser Himmel. Hab mit Jewgeni Sternschnuppen beobachtet. Sie ballern hier alle paar Minuten über den Himmel. August, sagt Jewgeni, da fliegt die Erde durch einen Staubnebel, die Persiden. Und die Sternschnuppen sind mini-kleine Staubteilchen, die der Erde so nahe kommen, dass sie in der Atmosphäre verglühen. Etwas mehr als 150.000 Stundenkilometer haben sie drauf, wenn sie ankommen. Jewgeni beobachtet Sternschnuppen jedes Jahr im August. Er hasst Fernsehen, außer Space TV. Das läuft in seiner kleinen Bude ununterbrochen. Er lebt seit 30 Jahren hier auf dem Gelände. Ist noch aus der Zeit der alten Sowjetunion, als das hier der Weltraumbahnhof des größten Reiches der Erde war. Damals, sagte er, hatten sie das Paradies hier. Dann ist alles verfallen. Manchmal denke ich, was das für ein Leben ist. Sitzt seit 30 Jahren mit seiner Frau in einer 40 Quadratmeter Wohnung in der Steppe von Kasachstan und schaut nur nach oben in den Kosmos zu den Sternen. Er war noch nie dort. Dazu reicht sein Geld nicht und wird auch nie reichen. Er ist ein Facharbeiter der Space-Industrie. Wenn die Typen einen Satelliten lauschen, kommen sie zu ihm. Jewgeni weiß, wie man die alten Anlagen hier in Gang setzt, um Treibstoff für die Rakete zu produzieren. Das ist sein Geschäft. Hab für ihn eine Ladung Lammfleisch besorgt. Das ist ihm viel lieber, als wenn ich ihm Geld dafür gebe, dass ich bei ihm wohnen kann. Ivanka, seine Frau, kocht absolut Spitzenklasse. Hi Bob. Ich sehe die Sternschnuppen hier auch. Wenigstens ist der Himmel der gleiche, egal wo wir sind. Gestern ist sie hier angekommen. Für die Surf-WM trainieren. Es war so. Ich krieg einen Anruf. Fräulein Hausbesitzertochter kommt her. Bitte das Haus vorbereiten. Südflügel. Einkaufen. Genaue Liste kommt per E-Mail. Hab alles erledigt und bin dann zum Strand. Hab nicht gesehen, wie sie ankam. Sichern und abschicken. Ja. Ich habe die Audiolektionen aller Themen, die du angefordert hast, auf den Bildschirmschoner gelegt. Was bedeutet das? Wenn du länger als 2 Minuten inaktiv bist, starte ich eine Audiolektion. Großartig! Bist du selbst auf diese Idee gekommen? Es ist eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass du das Pensum schaffst. Bist du selbst auf diese Idee gekommen? Ich wurde angewiesen. Von? Robert D. Toll! Moment. Hallo. Hi. Ich bin Janine. Ja, hatte ich mir gedacht. Mein Vater hat, glaube ich, mitgeteilt, dass ich komme. Ja, der hat mir das gemeint. Hello, bro. Ich habe eingekauft. When you hear this sound, that means turn the page. Info-News. Rötzer, Müller-Magun. Thema Internetkommunikation. Es zeigt sich jetzt schon, dass auch im Internet, also wo die Dominanz der Interaktivität eigentlich prinzipiell vorhanden ist und jeder Sender sein kann, dass sich dort auch immer mehr große Sender in Anführungszeichen wieder durchsetzen. Deswegen spricht man ja auch von Channels, die nun jeder versucht, im Internet zu installieren. Das heißt, man versucht schon wieder, die übliche Struktur von Sender und Empfänger zu installieren, weil das natürlich dann auch mögliche Gewinne mit sich bringt, indem man dann die Quoten erzielt, Werbung verkaufen kann, Kunden hat, die irgendwas einkaufen können. Und insofern kommen da natürlich ganz viele Menschen jetzt mit einer bestimmten Erwartungshaltung, mit dem, was sie in der Zeitung gelesen haben oder wie auch immer, ins Internet. Auch das ist nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist aber, dass zu dieser freien Möglichkeit als Sender aufzutreten natürlich auch ein bisschen Erfahrung gehört und ein bisschen Bereitschaft, sich erstmal die Kultur, die dort herrscht, anzugucken und nicht einfach nur ja da irgendwie ja laut rumzubrüllen. Also ein bisschen Medienkompetenz, ein bisschen etwas mehr qualifiziertere Herangehensweise wäre halt wünschenswert. Das ist einfach auch ein Bildungsproblem. Das hängt einfach auch damit zu tun, dass Schulen und ähnliche Instanzen hoffnungslos überfordert sind. Also nicht nur in dem Sinne, wie gehe ich richtig mit dem Internet um oder wie kommuniziere ich richtig, wie schaffe ich es, mit Menschen umzugehen in einer sinnvollen Art und Weise, obwohl ich sie eben nicht durch Blickkontakt wahrnehme, obwohl ich nicht weiß, wie alt die sind, welche Hautfarbe sie haben, in welchem Land sie sitzen und so fort. Es ist eher anzunehmen, dass sich da eine Art Zweiklassennetz ausbilden wird, nämlich das Netz mit den großen, finanzstarken, in Anführungszeichen, Sendern, die dann eine gewisse Interaktivität zulassen werden, weil das die Menschen einfach erwarten. Und dann sozusagen das Prolonet, das vielleicht auch ein bisschen billiger ist, mit langsameren Übertragungsraten und so weiter, in dem dann jeder persönliche seine schäbige Bude als Homepage aufrichten kann und die aber in gewissen Abstand dann zu den Palästen der Konzerne stehen werden. Der Entertainment-Aspekt des Internet ist ein wichtiger Faktor, um Kunden, Surfer, Süchtige auf die Seiten zu locken. Ganz vorne stehen da, neben Sex selbstverständlich, die Glücks- und Gewinnspiele. Kommen die Leute zum Spielen und Gewinnen, bleiben sie meist eine ganze Weile, um auf virtuelle Torwände zu schießen, gegen den Rechner Blackjack oder Bingo zu spielen, vertrackte Rätsel zu lösen, bei Börsenspielen den Ernstfall zu proben und so weiter. Temporäre Anfälle von Suchtverhalten, bei denen Geld zu gewinnen ist. Info-News. Thema Börsenspiel. Fundstellen 1 von 710. Das Weltbörsenspiel. Jeder Teilnehmer startet mit 100.000 DM Spielkapital. Das Konto kann nicht überzogen werden. Gehandelt wird nur mit den in der Liste aufgeführten Wertpapieren. Wird mit einer Kauforder das Konto überzogen, nimmt der Computer noch so viele Stücke ins Depot, wie bezahlt werden können. Maximal 25.000 DM dürfen in Optionsscheine investiert werden. Die Summen der Gewinnspiele im Internet bewegen sich mitunter im sechsstelligen Bereich. Je mehr Leute spielen, desto besser ist das fürs Geschäft. Denn aktive User generieren Klicks und Hits. Die Internetvariante der Einschaltquote, auch Tausender Kontaktpreis genannt. Werbeeinnahmen. Also werden große Summen ausgeschrieben. Das lockt die Massen. Der Jackpot wird nicht geteilt. Einer wird glücklich, die anderen versuchen es morgen wieder. Jeder Datenreisende kann seine Vision vom mühelos erworbenen Glück und Reichtum in vielen tausend Spielhallen, digitalen Schnitzeljagden, Detektiv-, Rätsel-, Börsen- und Quizspielen nähren. Hello boys and girls, when you hear this sound, that means turn the page. Info-News, Florian Rötzer, Thema Gewinnspiele. Das Cyberspace hat natürlich den Vorteil, dass diese virtuellen Casinos überall sein können. Also man muss dann nicht in München beispielsweise oder in Hamburg in das jeweilige Casino gehen, sondern man kann in das Casino in der Karibik oder weiß Gott wohin gehen. Also man kann sowas sagen, hat eine viel größere Auswahl an Möglichkeiten. Man kann sich natürlich viel stärker auch in den Spielen verlieren. Ich nehme an, dass sozusagen die Hemmschwellen, die bislang möglicherweise noch eher vorhanden waren, durch die virtuellen Casinos am Schwinden sind. Deswegen überlegen sich Regierungen ja auch, inwieweit sie das zulassen können. Aber jeder weiß natürlich gleichzeitig, dass gerade die Struktur des globalen Cyberspace es mit sich bringt, dass solche Dinge kaum mehr von einzelnen Staaten reguliert werden können. Und es ist ja auch so, dass es durchaus Fälle gibt, wo man Börsenspiele zunächst mal aufbaut, die dann auch in gewisser Weise anwendbar sind auf das reale Börsenspiel. Also da gibt es sozusagen eine Überschneidung zwischen Spielwelt und Realwelt, die man eigentlich überall in der digitalen Gesellschaft mehr und mehr findet. Hallo Bob. Es klingelt. Sie steht in der Tür. Hallo sagen. Janine. Sie bleibt 2 Wochen. Gut, Janine, sag ich. Ich bin hier, wenn was ist. Ob ich mitkomme ins Haus? Was zusammen essen? Klar, Janine, ich koch was. Kann aber bloß schnelle Küche. Nein, hat sie nicht gemeint. Zusammen was kochen, bisschen plaudern. Was immer du willst, Janine. Bin verliebt. Hallo, willkommen bei Paperboy. Paperboy ist eine Suchmaschine für deutschsprachige Tageszeitungen. Mit Paperboy können Sie in den Artikeln der verwalteten Tageszeitung suchen und damit tagesaktuelle Informationen zu einer Vielzahl von Themen finden. Sie können hier blättern und sich so einen schnellen Überblick über die themenbezogene Berichterstattung der Tagespresse verschaffen. Sie können Paperboy individuell konfigurieren und sich damit Ihre persönliche Zeitungssuchmaschine einrichten. Sie können in Paperboy entweder alle Zeitungen und alle Rubriken durchsuchen oder Ihre Suche auf einzelne Zeitungen und oder Rubriken einschränken. Kann ich die Börsenkurse von... Wähle das Model des Monats. Gib deine Stimme ab. Entweder du klickst auf Letizia oder auf Gail. Gib den Mädchen eine Chance. Die Siegerinnen könntest du schon bald neben den berühmten Models auf dem Laufsteg sehen. Um mehr über Letizia und Gail zu erfahren, klicke hier. Deine Stimme zählt. Kann man das abschalten? Was, Bernie? Die Werbung. Leider nein, du benutzt Paperboy kostenlos. Werbefrei geht es nur, wenn du ein Abo buchst. Was kostet ein Abo? 35 Mark pro Monat. Kann ich die Börsenkurse von heute haben? Selbstverständlich. Kreuze bitte an, aus welchen Tageszeitungen du sie haben möchtest. Alle. Darf ich dich darauf aufmerksam machen, dass Paperboy 296 Tageszeitungen listet? Dann nur die 10 wichtigsten. Handelsblatt, Die Welt, FAZ, Süddeutsche. Lara Croft Lookalike Contest. Wer sieht aus wie das Power Girl aus Tomb Raider? Hollywood verfilmt die Geschichte der Tempelforscherin in Peru, Rom, Griechenland und Ägypten. Du kannst Lara sein. Oder du kennst ein Mädchen, das wie Lara aussieht? Nutze die Chance. Hier findest du bereits mehr als 100 private Laras zum Anklicken. Hello, boys and girls. When you hear this sound, that means turn the page. Infonews. Thema Lara Croft Contest. Mein Name ist Klaus Teubrich, ich bin stellvertretender Verlagsleiter bei der Verlagsgruppe Fleet, die TV Today, Online Today herausgibt. Uns hat die Figur Lara Croft so fasziniert, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt was mit ihr machen. Da wir aber in der Verlagsgruppe... Das will ich nicht wissen, habe ich auch nicht bestellt. Wieso spielst du das ein? Tut mir leid, ein Missverständnis. Der Paperball-Agent teilte mir mit, du hättest diese Informationen bestellt. Hab ich nicht. Tut mir leid, ein Missverständnis. Cyber Diary. Die Welt ist groß, besonders oben. Spacebob Report. Hallo, willkommen bei Cyber Diary. Du hast die Seite von Spacebob gewählt. Sie ist kostenpflichtig. Was? War sie gestern noch nicht? Jetzt ist sie es. Wie viel? $4 pro Monat. Ich bin ruiniert. Vielen Dank. Freischaltung erfolgt in wenigen Sekunden. Cyber Diary. Tut mir leid, Bernie. Du benötigst eine Videosoftware, um Spacebobs Bericht sehen zu können. Klicke bitte auf Download. Dann wird die Software automatisch auf deinen Rechner geladen. Beachte bitte, dass du die richtige Software für dein Computersystem auswählst. Hey Mann, ich komm nicht mehr in dein Diary. Die Videosoftware funktioniert nicht. Alles korrekt installiert? Ja, klar. Hast du Timbuktu? Was? Besorg dir Timbuktu, dann kann ich von hier aus deinen Rechner richtig einstellen. Was? Ich hol dann deinen Monitor auf meinen Monitor. Arbeite auf meinem Monitor auf deinem Monitor. Du siehst bei dir, wie sich der Mauszeiger bewegt. Geisterhand, klar? Nee. Wieso nicht? Du bist in Kasachstan. Besorg dir Timbuktu, dann bin ich auf deinem Monitor. Sowas gibt's echt? Aber ja, schon immer. Cyber Diary. Real Video File 1. Die Welt ist groß, besonders oben. Spacebob Report. 28. August. Baikonur Kosmodrom. Kasachstan, 45 Grad, 5 Minuten Nord, 63 Grad, 4 Minuten Ost. Sehr heiß, kräftiger Nordwind. Endloser Himmel. Hallo. Der Heli da hinten, mit dem sind wir hergeflogen. Konnte ihn billig mieten. Jewgeni ist mitgekommen. Das ist Mr. Die Welt ist groß, besonders oben, Jewgeni Poljakow. Er will ja nicht vor die Kamera. Ich freue mich, dass ich jetzt Videotagebuch führen kann. In der Gegend hier, wir sind in der Nähe von Arschangelsk, in der Taiga. Hier um uns liegt jede Menge Raketenschrott. So, wir sind da. Das ist eine ausgebrannte erste Stufe einer Protonrakete. Sie fallen vom Himmel, wenn sie ausgebrannt und ausgeklinkt werden. Einfach in die Landschaft. Groß wie ein Reisebus. Muss der reine Wahnsinn sein, wenn sie runterdonnern. Ein Haufen bolliger Schrott, der nicht rostet. Das ist Vosvolod, ein Bekannter von Jewgeni. Und das ist sein Hühnerstall. Er hat ihn aus Raketenschrott gebaut. Er kennt viele Stellen, wo Raketenteile liegen. Er pilgert hin und holt das Material. Dann verkauft er es. Davon lebt er. Die Leute bauen daraus Kühlschränke, Hundehütten, Klohäuschen. Alle sind froh, weil es so erstklassiges Material ist. Ich stehe jetzt allein hier. Gab vorhin ein bisschen Ärger, als ich zu Jewgeni und seinem Kollegen sagte, der Raketenschrott sei aber doch giftig. Das stört sie nicht. Die Treibstoffreste in den Raketenstufen verseuchen das Material. Es ist sogar hochgiftig. Jewgeni meinte, ich soll mein Wissen für mich behalten. Es interessiert hier niemanden. Die Leute sehen einen nur ungläubig an, wenn da einer aus dem Westen kommt und schlaue Sachen weiß. Wenn ich was ändern will, sagt er, gib ihnen $100,000. Hab Jewgeni vorher nie so reden gehört. Schon gar nicht mit mir. Hi. Es funktioniert. War echt spannend, wie du die Software installiert hast. Ich hab bloß da gesessen und zugesehen und gedacht, er macht das jetzt von Asien aus. Kannst du es einrichten, dass ich für dein Tagebuch nicht bezahlen muss? Bin pleite. PS, dein Video-Diary ist spitze. Bernie, du bist mit deinen Aufgaben im Digital Classroom 2 Lektionen im Rückstand. Danke, kümmere mich drum. Das Internet ist eine hervorragende Bezugsquelle für Informationen. In vielen Themenbereichen bereits die beste und bequemste. Die Möglichkeit einer lichtschnellen Suche in Archiven auf der ganzen Welt macht Suchmaschinen und Datenagenten zu unerlässlichen Helfern. Das Internet wird mit Schlagworten, also Suchbegriffen, abgefragt. Spezielle Suchmaschinen, hinter denen gewaltige Datenbanken arbeiten, finden innerhalb von Minuten, oft sogar von Sekunden heraus, auf welchen Seiten im weltweiten Netz dieser Suchbegriff vorkommt und listen sie auf, inklusive eines kurzen Textauszugs. Dieses Suchprinzip, in den ersten Jahren des World Wide Web sehr erfolgreich und vielversprechend, ist durch das rasante Wachstum des Netzes mittlerweile problematisch geworden. Mehrere 10.000 Fundstellen zu Suchbegriffen sind keine Seltenheit. Eine derartige Menge an Treffern aber ist sinnlos. Man steht mehr oder weniger genauso hilflos da, als hätte man überhaupt keine Quellen. Das Dilemma eröffnet, wie jedes Dilemma im Netz, den Markt für neue Produkte. Die dummen Suchmaschinen werden durch halbintelligente Datenagenten ersetzt. Individuelle Suchroboter mit nachgeahmten menschlichen Verhaltensweisen. Der Mensch schafft sich damit idealtypische Dienstleister, die stets freundlich und hilfsbereit, nie müde, immer geduldig und sehr preiswert sind. Sie bestehen aus einigen tausend Zeilen Programmcode. Datenagenten entwickeln sich im heraufdämmernden Informationszeitalter zu Scouts und Dienern im Datenraum. Lernfähige Programme, die sich mit der Zeit immer besser auf die Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Benutzer einstellen. Eine Gruppe solcher Agenten ist für die Suche von Informationen konzipiert. Searchbots, Suchroboter. Sie durchforsten mit speziellen Aufträgen das Netz und stellen die Ergebnisse lesefreundlich zusammen, schicken sie anschließend als E-Mail an ihre Benutzer und sind sofort wieder unterwegs, die nächste Aufgabe abzuarbeiten. Sie leisten ihre Dienste ohne Pause, 7 Tage pro Woche, 365 Tage im Jahr. Ihre Lernfähigkeit garantiert, dass sie mit der Zeit zu guten Partnern ihrer User heranreifen, möglicherweise zu deren digitalem Alter Ego, zu ihrer zweiten, ihrer Netzexistenz. Die Programme werden ihren Benutzern ja immer ähnlicher, weil sie immer besser verstehen, wie ihre Anwender denken, was sie wünschen, wie sie sich verhalten. Datenagenten werden beginnen, den digitalen Kontinent als elektronische Stellvertreter der Menschen zu bevölkern. Zunächst als reine Dienstboten. Hello boys and girls. When you hear this sound, that means turn the page. Info News. Florian Rötzer. Thema Datenagenten 2. Und haben Agenten ja nur dann einen Sinn, wenn sie auch eine gewisse Autonomie haben. Das heißt, sie werden sich in einer gewissen Weise auch von ihrem Benutzer lösen, auch wenn sie sein Verhalten, seine Vorlieben und so weiter natürlich versuchen zu transportieren und als Broker für ihn mehr oder weniger arbeiten. Ob das zu einer Gefährdung des Menschen oder der Autonomie des Menschen führt, ist eigentlich noch unabsehbar. Natürlich wird sich mit der Zeit, sofern die Intentionen tatsächlich eintreten und eine gewisse Autonomie und Intelligenz dieser Agenten geschaffen werden kann, wird sich eine eigenständige Sphäre dort entwickeln. Es gibt neuerdings auch Untersuchungen darüber, was sich entwickeln könnte aus dem elektronischen Markt, wenn immer mehr Milliarden von Agenten sozusagen diesen Markt durchforsten, nach bestimmten Angeboten, Broker-Agenten da sind, die vermitteln zwischen den Anbietern und den Interessenten. Und die These geht dahin, dass diese neuen Marktstrukturen im Cyberspace anderen Gesetzen unterstehen und dass möglicherweise da große Krisen auf uns zukommen können, die den ganzen Markt noch stärker durcheinanderwirbeln, als wir das bislang gewöhnt sind. Hallo Bob. Es sieht schlecht aus. Das Schicksal kehrt sich gegen mich. Ich habe begonnen, Börsenspiele im Netz zu spielen und Geld verloren. Und dann gab es einen Verweis von Robert D. Ich bin den Job hier los. Chance verpasst. Habt ihr doch erzählt, dass die Villa ein intelligentes Haus, ein Smart House ist. Hab aber nicht dran gedacht, dass sie es natürlich von außen kontrollieren können. Vor 2 Stunden kam ein E-Mail. Raus. Der Grund ist, dass ich an der Heizung des Pools rumgefummelt habe. Das war gegen die Abmachung. Internetbenutzung, hatten sie gesagt. Ja, aber die Haustechnologie und deren Steuerung geht mich nichts an. Die entstandenen Mehrkosten durch die zusätzlichen Heizkosten ziehen sie mir von meinem Honorar ab. 500 Mark hat mich der Warmbadetag gekostet. Bin deprimiert. Der Boom des Internet hinterlässt in der Mitte der 90er Jahre neben hochfliegenden Hoffnungen auf schnellen Superreichtum auch eine Spur der Verwüstung. Viele Firmen verlieren Geld beim hektischen Herumkurven auf dem Datenhighway. Eine nicht geringe Anzahl geht sogar in Konkurs. Andere werden über Nacht tatsächlich zu Milliarden-Dollar-Unternehmen, vor allem solche, die die Entwicklung des Netzes und der kommerziellen Dienste vorantreiben. Am Ende des Jahrzehnts findet die Hysterie langsam ein Ende. Das seriöse Geschäft kann beginnen. You got mail. Lies vor. Hi, wo bist du? Hab dich den ganzen Tag nicht gesehen. Wir könnten wieder zusammen kochen. Melde dich, Janine. Jo, das auch noch. Hallo Janine, dank für die Einladung. Leider geht's nicht. Hab Hausverbot bei euch. Bin ausgezogen. Bernie. You got mail. Lies vor. Hi. Sorry für die Kosten. Hab dich freischalten lassen. Deine Kohle hängt an dieser Mail dran. Tut mir leid. Hab jetzt 74.000 zahlende Abonnenten. Der Redakteur bei Cyberdiary sagt, sie schaffen für mich eine neue Rubrik. Hacker-Tourismus. Das ist, wenn du die falschen Routen und Ziele bereist. Dahin fährst, wo keiner hinfährt. Was viele aber gern mal machen würden. Ich weiß 1.000 Ziele abseits der Touristenstrecken. Ich verdrück mich hier in den nächsten Tagen. Werd mal sehen, was sich zurzeit in Biosphäre 2 tut. Ob es das überhaupt noch gibt. Erinnerst du dich dran? Das Megatreibhaus in der Wüste von Arizona. War ursprünglich ein NASA-Projekt für Mars-Missionen. Mehr davon, wenn ich mehr weiß. Bis dann, Bob. You got mail. Ja. Wieso rausgeflogen? Brauchst du einen neuen Job? Wo wohnst du jetzt? Melde dich, Janine. Rausgeflogen eben. Brauche neuen Job. Wohn in Strandkorb 112. Bin deprimiert. Wenn der Datenraum mehr und mehr mit Informationen und Dienstleistungen gefüllt wird, werden die Aufgaben, die Datenagenten übernehmen können, wichtiger und folglich auch zahlreicher. Einkaufen, häufig gestellte Fragen beantworten, vorlesen, Festplatten aufräumen, an Termine erinnern, Reisen und Hotels buchen, andere User mit ähnlichen Interessen ausfindig machen und vieles mehr werden wir an sie delegieren. Während wir dann unseren Freizeitbeschäftigungen nachgehen, sind sie nimmer müde in unserem Auftrag unterwegs. Eine weitere wichtige Aufgabe, die Datenagenten zukünftig übernehmen können, ist die Funktion von Show- oder Quizmastern in Online-Spielen. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt der Unterhaltungsindustrie im nächsten Jahrtausend. Der Fernsehempfänger, wie wir ihn heute kennen, hat ausgedient. Hello boys and girls. When you hear this sound, that means turn the page. Info News. Rötzer, Müller-Magu. Thema Internetzukunft. Fernsehen und Computer gehen sicher in den nächsten Jahren mehr und mehr zusammen. Es gab ja früher mal den großen Streit, ob nun das Fernsehen das Rennen machen wird oder eher der Computer. Ich denke mir, das wird keine große Frage mehr sein. Es wird eine tatsächliche Fusion, eine Verschmelzung dieser Technologien stattfinden. Im Hintergrund spielen dann noch die Marktkämpfe sich eine Rolle von den Anbietern her, von den eher Multimedia-Anbietern und den Computer-Hardware-Anbietern. Aber das spielt für den Kunden eigentlich keine große Rolle. Das wird zusammengehen. Das Internet ist ja zunächst einmal eine technische Struktur und die erlaubt auf jeden Fall einen niederschwelligeren Zugang als Sender. Das heißt, zunächst einmal ist der Mensch vor der Kiste nicht unbedingt Konsument, sondern er ist Teilnehmer, eine ganz neutrale Funktion. Und er kann selbst entscheiden, ob er Sender oder Empfänger ist. Und es ist nicht so viel schwerer, als Sender da reinzugehen, als Empfänger sich jetzt einfach nur Webseiten anzugucken. Das Internet wird sich natürlich darüber auch verändern, wie es sich ja auch schon durch das World Wide Web, also durch die grafischen Benutzeroberflächen, sehr stark verändert hat und dadurch überhaupt erst kommerziell interessant geworden ist. Also sozusagen diese Verschmelzung geht natürlich dahin, dass der Konsum und der Unterhaltungsaspekt noch sehr viel stärker werden. Leute, die jetzt sozusagen von Haus aus mehr das Internet und weniger das Fernsehen gewohnt ist, für die ist das Fernsehen einfach auch ein stinklangweiliges Medium, weil man nur auswählen kann zwischen irgendwelchem Quatsch oder ausschalten kann. Hallo, herzlich willkommen bei You Don't Know Jack. Wir haben heute ein Kandidatentrio, wie ich sehe. Sehr schön. Das könnte spannend werden. Weiß jeder, wo seine Taste ist? Gut. Okay, als erstes kriegen Sie ein bisschen Munition von mir. Mit den Nägeln ist das so. Wenn eine Frage gestellt... Was ist das? Jack. Jack wer? Das Spiel heißt Jack. Welcher Suchauftrag? Einsatzgebiete für Datenagenten. Das sind Datenagenten? Teilweise. Sie besorgen die Auswahl und korrekte Platzierung der Textmodule. You got mail. Lies vor. Das geht nicht. Wieso nicht? Es ist ein Programmcode. Ah, gut. Sieh ihn dir genau an und bau ihn dann ein. Wohin? In dich. Es ist eine spezielle Suchfunktion für Börsenkurse. Hallo, Bob. Die Dinge wenden sich zum Besseren. Ich habe wieder ein Dach über dem Kopf. Besser gesagt, Planken unter den Füßen. Janine kümmert sich um mich. Sie brachte mich auf das Schiff ihrer Mutter. Eine große Yacht liegt seit Jahren im Hafen. Interessiert irgendwie niemanden. Die Mutter war vor 3 Jahren das letzte Mal drauf. Janine hat ihr gemailt, dass sie jemand gefunden hat, der sich um das Boot kümmert. Kriegt doppelt so viel wie fürs Haus. Sie ist echt nett. Sie findet mich auch nett. Wird sie sonst sowas für mich tun? Oh, ich weiß, was du sagen wirst. Sie hat Mitleid, weil ich so ein Loser bin. Bin ich aber gar nicht. Sie hat mich geküsst. Muss die Sache noch mit Robert D. klären. Er war ziemlich sauer, weil ich das mit dem Swimmingpool gemacht habe. Richtig sauer. Hänge mehr, als ich muss, im Digital Classroom und bin ein guter Student. Ich würde echt gerne hierbleiben. Wünsch mir Glück. Bin brav. PS? Meine Geschäfte gehen besser. Firefly. Von gehört? Zusatzfunktion für Data Agents. Langsam verstehe ich, was an den Börsen der Welt abgeht. Cyber Diary. Real Video File 2. Die Welt ist groß, besonders oben. Space Bob Report. 30. August. Baikonur-Kosmodrom. Kasachstan, 45 Grad, 5 Minuten Nord, 63 Grad, 10 Minuten Ost. Sehr heiß, kräftiger Nordwind. Endloser Himmel. Diese Jeeps da hinten, die sind vom Militär. Es geht das Gerücht, dass hier ein bemannter Start bevorstehen soll. Klingt eigentlich unwahrscheinlich, aber seit einigen Tagen tauchen hier verdächtig viele russische Funktionäre auf. Sie fahren in diesen kleinen Verbänden herum. Vorne und hinten die Buggys sind bewaffnete Eskorten. Wenn sie mit so einem Aufwand auftauchen, sagt Jewgeni, haben sie etwas Großes vor. Ist ja immer noch ihr Gebiet, wenn sie sich auch nicht mehr drum kümmern. Jewgeni ist sicher, dass er in einem Jeep den Verteidigungsminister gesehen hat. Das heißt, sie schicken von hier Kosmonauten hoch. Vielleicht zum Mars. Es gibt Gerüchte, sagt er. Ich habe gesagt, das wäre Wahnsinn. Eine Mars-Mission startet von der Raumstation, doch das sieht er nicht so. Die Amerikaner sicher, die starten von dort zum Mars. Bei den Russen aber kann man nie wissen, was sie tun. Auf jeden Fall soll ich noch eine Zeit lang bleiben, meint er. Hier passiert in den nächsten Wochen was. Diese Russen leben echt in einer anderen Zeit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn sie jetzt zum Mars aufbrechen, ich würde mir in den Hintern beißen, wenn ich das verpasse. Da hinten kurven sie. Ich versuch mal, näher ranzukommen. Das Internet ist das Medium der Zukunft. Diese Erkenntnis scheint sich am Ende des 2. Jahrtausends allgemein durchgesetzt zu haben. Die Arbeits- und Konsumwelten ziehen bereits dorthin um. Die noch real existierenden Probleme, zu komplizierte Bedienungen und zu langsame Leitungen, sind im Grunde gelöst. Ihre flächendeckende Durchsetzung ist lediglich eine Frage neuer, verbesserter Infrastrukturen. Sie werden entstehen, daran besteht kein Zweifel. Einer der interessantesten Aspekte dieses Netzes sind die neuen Kommunikations- und Unterhaltungsformen, die es hervorbringen wird. Jeder kann alles sagen und ohne Kostenaufwand publizieren. Das bringt die althergebrachten Strukturen der Medien gehörig durcheinander. Wenn jeder alles publizieren kann, entfällt das Sendemonopol von Print, Radio und Fernsehen. Bereits heute lassen sich Live-Videobilder problemlos via Internet in die ganze Welt verbreiten. Diese Bilder sind mit normalen Videokameras von normalen Menschen aufgenommen. Vom Blick aus ihrem Fenster auf die Fifth Avenue in New York, über den Blick auf eine Lavalampe irgendwo in Japan, bis zur permanenten Live-Übertragung aus dem Privatleben von Privatpersonen. Die technische Qualität ist noch ein Stück entfernt vom Fernsehstandard. Dafür kostet die gesamte Ausrüstung eines Internet-TV-Senders nur wenige hundert D-Mark. Nicht anders verhält es sich mit dem Betrieb von Radiostationen. Digitale Zeitungen, weltweit mit Lichtgeschwindigkeit ausgeliefert, kosten nur noch den Versandpreis von derzeit 12 Pfennigen, je 10.000 Stück. Verschickt per E-Mail an die Abonnenten. Die Auflage von 1 Million kostet damit insgesamt noch 12 D-Mark. Die öffentliche Zurschaustellung des eigenen Lebens gehört zu den überraschendsten Phänomenen, die das Internet hervorgebracht hat. Gleichgültig, ob in Text, Ton oder Film, die mit Videospielen und Personal Computern groß gewordene Generation entwickelt neue Formen der Unterhaltung. Das Fernsehen wird als zu langweilig und realitätsfern empfunden. Die wahren Geschichten der Menschen scheinen viel interessanter als ausgedachte Handlungsstränge mit metaphorischem Sinngehalt. Die alleinige Gültigkeit aristotelischer Dramaturgie, seit über 2500 Jahren unangefochten, geht im Informationszeitalter möglicherweise zu Ende. Jetzt zählt die Berichterstattung aus dem Alltag von jedermann. Es gibt keine Helden mehr. Jeder ist Held. Hello, boys and girls. When you hear this sound, that means turn the page. Info News. Florian Rötzer, Andi Müller-Magun. Thema Netzidentität 1. Diese virtuelle Realität, die hat halt bestimmte Gesetzesmäßigkeit. Also wo ich mir eigentlich weniger Sorgen mache, ist der Bereich, dass man da keine Identität hat, weil die hat man sehr wohl, die muss man nur lernen zu kommunizieren, die Identitäten anderer wahrzunehmen und da also mit entsprechendem Bewusstsein das auch ausdrücken. Das Netz, so wie es bislang war, war natürlich eine Kommunikationsstruktur, die es einerseits nicht erlaubte, dass man körperlich für die anderen zumindest auch nur als Bild erkennbar war und die Kommunikation auf den schriftlichen Austausch beschränkte oder auf das Senden von Bildern und so weiter, die aber starr sind. Das hat natürlich die große Chance geboten, dass man seine Identität frei erfinden konnte. Man konnte sich einen anderen Namen zulegen, man konnte sich sozusagen andere Kommunikationsstrukturen zulegen. Es ist eher so ein bisschen karnevalsmäßig. Hallo Bob. Meine erste Audio-Mail. Hoffe, ich habe alles richtig gemacht und du kannst sie anhören. Mein Glück hält. War beim Börsenspiel unter den 5 Besten der Woche. Gab 2000 Mark Prämie. Echtes Geld, nicht das Spielgeld aus dem Spiel. Habe ich gleich in richtige Aktien investiert und es sind in der ersten Woche 2800 geworden. Das bringt mich auf die Idee, diesen Beruf auszuprobieren. Wenn du begriffen hast, wie das an der Börse läuft, liegt diese Welt ziemlich klar vor dir. Wenn du jemanden brauchst, der deine Kohle vermehrt, sag Bescheid. Ich sag dir in spätestens 2 Wochen, ob ich dann dein Mann bin. Bin cool. Der Unterschied zwischen privaten Mitteilungen und der öffentlichen Darstellung der Gedanken, Erlebnisse und Gefühle im Netz besteht lediglich in der Adressierung der E-Mail. Entweder man schickt sie an eine Privatperson oder an ein öffentliches Forum, einen Sammelplatz für Tagebücher beispielsweise. Öffentlich geführte Tagebücher, weltweit abrufbar. Hier entsteht die Enzyklopädie des Lebens. Alles, was Menschen tun, denken, erleben, sehen, wünschen, träumen. Es wird abgebildet, jedem zugänglich gemacht und dauerhaft gespeichert. Der digitale Kontinent wird zum Abbild der Menschheit. Der Planet nochmal. Cyber Diary. I mean, you always use bits and pieces of yourself, but you want to kind of live. Das Selbst spielt nicht mehr bloß verschiedene Rollen in verschiedenen Kontexten zu verschiedenen Zeitpunkten. Etwa bei einer Frau, die sich beim Aufwachen als Geliebte, bei der Zubereitung des Frühstücks als Mutter und bei der Fahrt zur Arbeit als Anwältin erlebt. Die Fenster nötigen uns vielmehr die Lebenspraxis eines dezentrierten Selbst auf, das in vielen Welten existiert und viele Rollen gleichzeitig spielt. Ça me tenterait peut-être, mais je ne sais pas ce que je ferais. Im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. It means that I'm an independent businessman. In meiner rechnervermittelten Welt ist das Selbst, das durch die netzvermittelten Interaktionen konstituiert wird, multipel und in ständigem Wandel begriffen. In der maschinengenerierten Welt der Muds begegne ich Figuren, die mir eine neue Beziehung zu meiner eigenen Identität eröffnen. Hi Bob, Videomail. Wenn man's raus hat, ist das alles kein Thema. Hatte mit der Soundmail keine Probleme. Hab meine Punkte gesammelt und direkt den Digital-Videokurs belegt. Ich hab viel Zeit. Janine ist in Australien surfen. Das hier ist die Yacht. Hier lebe ich. Und das da drüben, die weiße Segeljacht mit dem Teakdeck, ist mein zweites Zuhause. Vorgestern habe ich den Eigner kennengelernt. Eigner, so heißt das. Er meinte, ich könnte ja vielleicht auch nach seinem Kahn gucken. Das würde ihn beruhigen. Er bezahlt mir das Gleiche, wie ich hier schon bekomme. Bin jetzt Doppelverdiener. Hab es allerdings noch nicht mit Robert D. besprochen. Und dem Eigner habe ich natürlich auch nichts gesagt. Ahoi! Ahoi! Hello, boys and girls. When you hear this sound, that means turn the page. Info News. Rötzer, Müller, Magun. Thema Netzidentität 2. Je mehr wir aus unseren sozialen Bindungen vor Ort, in denen wir mit unserem Körper präsent sind, austreten können und auch aus den sozialen Zwängen, die daraus resultieren, desto eher können wir uns neue Identitäten zulegen, desto eher können wir bestimmte soziale Zwänge überschreiten, was wir sonst nicht wagen würden, wenn wir konfrontiert werden mit Leuten, die uns ständig umgeben und die uns natürlich auch kennen und die sozusagen unsere schicksalshafte Identität auch kennen, in die wir dann eingesperrt sind. Wir haben da konkrete Beispiele gehabt, wo wir also Leute dann mal zu so einem Treffen eingeladen haben und die konnten sich also, die haben immer dazwischen geredet, haben nicht gelernt, mal in der Gruppe miteinander umzugehen und es ist für mich auch relativ logisch, dass der, den ich jetzt da so im Kopf habe, noch bei seiner Mutter wohnt und vermutlich auch nicht in der Lage ist, sich Essen selbst zu kochen. Das ist für ihn nicht wichtig. Für ihn ist eben wichtig, wie bestimmte Technologie funktioniert. Und da driften also so bestimmte Fähigkeiten einfach auseinander. Das heißt, dass sich da im Netz unter Umständen Realitäten und auch Identitäten von Leuten, also Selbstwahrnehmung irgendwo bilden, die nur ganz bedingt mit dem zu tun haben, was hier draußen passiert. Ich denke, das ist ja auch der große Reiz dieser anonymisierten Kommunikation. Ich würde aber sagen, die Netze sind da nichts absolut Neues, denn allein schon die Großstadt beispielsweise hat ja diese Anonymität in den Massen schon erzeugt und auch sozusagen da eine gewisse Emanzipation der Menschen aus festgelegten Identitäten ermöglicht. Die Netze sind sowas dann wie eine neue urbane Umgebung, die sozusagen da noch ein Stückchen weitergehen. Das Netz begünstigt sozusagen diese Entwicklung nochmal und intensiviert sie vermutlich nochmal. Ohne dass jetzt da etwas ganz, ganz Neues hereinspielt. Hi, Janine. Hi, wie geht's? Soweit, so gut. Das ist also die Küste von Sydney? Oberklasse. Bild war gerade weg. Sah so aus, als ob der Typ da hinten mit den gelben Shorts, sah aus, als ob er dir an den Hintern gefasst hat. Hat er. Darf er. Sag ihm, ich werde ihm eine ballern, wenn er sich nach Europa traut. Mach ich Sorgen. Ich muss dir was sagen. Es ist nicht leicht, also ich fange an. Es ist so, oder... Ich fange mal so an. Du hast gefragt, wer Robert D. ist. Der mysteriöse Mann. Er ist nicht mein Lehrer im Digital Classroom, er ist mein Bewährungshelfer. Ich bin hier, weil es ist eine Art Resozialisierung. Sie haben Tests gemacht und mir dann das hier angeboten. Weg aus der Großstadt, Verantwortung übernehmen, lernen mit moderner Technik umzugehen, auf mich selbst aufzupassen. Hörst du mich noch? Ja. Weil du sowieso fragen wirst und weil ich es dann auf jeden Fall sagen muss. Ich habe Tankstellen überfallen, bewaffneter Raubüberfall. Ist nicht lustig, ist überhaupt nicht lustig. Was sagst du? Verdammt. Hörst du mich noch? Super! Super Technik! Wenn man sie braucht, raucht sie ab! And now we begin our exciting adventure of... Sie hörten Bernies Reisen über die menschliche Identität im Internet. Feature von Michael Esser und Hartwig Tegeler. Es sprachen Manolo Palmer, Konstantin Graudus, Gerhard Garbers, Marion Martinsen, Lutz Herkenrath und andere. Technische Realisation Jutta Liedemitt und Sabine Kaufmann. Regie Hartwig Tegeler. Redaktion Ursula Voss. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1998. Bernie, du warst plötzlich weg? Ich muss zum Training, mach dir keine Sorgen. Im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist.